Kapitel 12. James überlegte sich, dass Widerspruch in diesem Augenblick ganz gewiss nicht angebracht war, und so ging er zum Sofa und kniete neben dem Tausendfüßler nieder. »Vielen Dank, das ist sehr liebenswürdig von dir«, sagte Tausendfüßler. »Du hast sehr viele Stiefel«, murmelte James. »Ich habe sehr viele Beine«, antwortete Tausendfüßler stolz, »und sehr viele Füße, 100, um genau zu sein.« »Jetzt fängt er schon wieder damit an«, sagte Regenwurm und ließ sich zum ersten Mal vernehmen. »Er kann es einfach nicht lassen, er muss mit seinen Beinen angeben. Er hat nicht im entferntesten 100 Beine, er hat bloß 42.« »Das Dumme ist eben, dass die meisten Leute sich nicht die Mühe machen, sie mal nachzuzählen. Sie verlassen sich einfach auf sein Wort. Außerdem ist es gar nichts Großartiges, so viele Beine zu haben, weißt du, Tausendfüßler.« »Der arme Bursche«, flüsterte Tausendfüßler James ins Ohr. »Er ist blind und deshalb kann er nicht sehen, wie hübsch ich bin. Meiner Meinung nach ist es viel großartiger, wenn man überhaupt keine Beine hat und trotzdem laufen kann«, sagte Regenwurm. »Das nennst du Laufen«, antwortete Tausendfüßler. »Du bist bloß ein Rutscher, sonst gar nichts. Du kriechst bloß so dahin.« »Ich gleite«, antwortete Regenwurm würdevoll. »Du bist ein glitschiges Ding«, sagte Tausendfüßler. »Ich bin kein glitschiges Ding. Ich bin ein sehr nützliches Geschöpf, das alle gern haben. Frag nur jeden Gärtner. Und du bist...« »Ich bin eine Landplage«, verkündete Tausendfüßler grinsend und schaute sich mit Zustimmung heischend um. »Er ist so stolz darauf, ich begreife bloß nicht warum«, erklärte Marienkäferchen nachsichtig und lächelte James zu. »Ich bin die einzige lästige Landplage hier«, rief Tausendfüßler und grinste noch immer. Grashüpfer zählt nicht mehr. Er ist viel zu alt, als dass er noch eine lästige Landplage sein könnte. Grashüpfer richtete seine dicken schwarzen Knopfaugen auf Tausendfüßler und warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Junger Mann«, sagte er mit tiefer, verächtlicher Stimme und sehr betont, »ich war noch nie im Leben eine lästige Landplage. Ich bin Musiker.« »Ganz richtig«, nickte Marienkäferchen. »James«, sagte Tausendfüßler, »du bist doch James, nicht wahr?« »Ja.« »Also, James, hast du schon jemals solch einen kolossal großartigen Tausendfüßler wie mich gesehen?« »Nein«, versicherte James. »Wie bist du bloß so riesengroß geworden?« »Das ist eine sehr eigentümliche Geschichte«, sagte Tausendfüßler. »Wirklich sehr, sehr eigentümlich. Ich will dir erzählen, wie das passiert ist. Ich stöberte im Garten unter einem alten Pfirsichbaum herum und da kroch plötzlich ein komisches, kleines, grünes Ding dicht vor meiner Nase vorbei. Es war leuchtend grün und wunderschön und es sah aus wie ein winziger Stein oder ein Kristall.« »Ich weiß, was das war«, unterbrach James aufgeregt. »Mir ist es genauso ergangen«, warf Marienkäfer ein. »Mir auch«, sagte Spinne, und plötzlich wimmelte es überall von den kleinen grünen Dingern. »Ich habe eins verschluckt«, verkündete Regenwurm stolz. »Ich auch«, sagte Marienkäferchen. »Ich habe drei gefressen«, sagte Tausendfüßler. »Und wer erzählt diese Geschichte, ihr oder ich? Unterbrecht mich nicht dauernd.« »Es ist zu spät zum Geschichtenerzählen. Es ist Zeit zum Schlafen gehen«, sagte Grashüpfer. »Ich denke nicht daran, in meinen Stiefeln zu schlafen«, widersprach Tausendfüßler. »Wie viel habe ich jetzt noch an, James?« »Ich schätze, ich habe schon 20 herunter«, sagte James. »Das sind dann noch immer 80 übrig«, sagte Tausendfüßler. 22, nicht 80. Jetzt lügt er schon wieder«, entrüstete sich Regenwurm. Tausendfüßler schüttelte sich vor Lachen. »Regenwurm nimmt alles ernst, was du sagst. Also hör auf, ihm dauernd ein Bein zu stellen«, mahnte Marienkäferchen sanft. Darüber musste Tausendfüßler so lachen, dass er beinahe platzte. »Ein Bein stellen«, keuchte er. »Welches von meinen 100 Beinen soll ich dir stellen? Du darfst dir eins aussuchen, Regenwurm.« Tausendfüßler gefiel James. Er machte sich offensichtlich gern über seine Gefährten lustig, aber er war wirklich witzig und es tat gut, mal jemanden lachen zu hören. In all den langen Jahren bei Tante Schwamm und Tante Zinke hatte James niemals irgendjemanden lachen hören. Und er selbst hatte auch niemals Grund zum Lachen gehabt. »Wir müssten jetzt endlich schlafen gehen«, sagte Grashüpfer. »Wir haben morgen einen anstrengenden Tag vor uns. Würdest du so bitte so gut sein und uns die Betten machen, Spinne?«